Dank. Byte FM. Es ist 17 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Uli Reitinger. Bei seinem Besuch in Kiew hat Finanzminister Christian Lindner der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. Deutschland werde weiter an der Seite des angegriffenen Landes stehen, sagte Lindner. Wir wissen, dass die Ukraine auch unsere Werte verteidigt. Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Deshalb ist es auch Teil unserer Verantwortung, dass die Durchhaltefähigkeit der Ukraine immer größer ist als die Bösartigkeit, die von Putins Krieg ausgeht. Während die Auslandsreise von Lindner reibungslos verläuft, hat Außenministerin Baerbock Probleme. Sie war mit dem Regierungsflieger zu einem einwöchigen Besuch nach Australien, Neuseeland und Fidschi aufgebrochen. Nach einem geplanten Zwischenstopp in Abu Dhabi musste die Maschine kurz nach Neustart dort wieder landen, wegen eines Defekts an den Startklappen. Am späteren Abend soll es voraussichtlich weitergehen. Wie und wann kommt die Ministerin an in Australien? Noch steht das nicht fest. Baerbock könnte mit dem Flieger der Flugbereitschaft weiterfliegen oder einfach einen Linienflug nehmen. Zu warten, bis Ersatzteile für den kaputten Flieger ankommen, ist aber wohl keine Option. Immer wieder kommt es zu Pannen bei Regierungsfliegern. Baerbock traf es erst vor wenigen Monaten. Da war ein Reifen des Fliegers platt. Sie musste in der Golfregion auf Ersatzteile warten und kam 17 Stunden später als geplant in Berlin an. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion. Auf Maui steigt die Zahl der Toten nach den verheerenden Wald- und Buschbränden im US-Bundesstaat Hawaii weiter an. Die Behörden im Bezirk Maui melden aktuell 96 Tote. Die meisten Feuer sind mittlerweile weitgehend unter Kontrolle. Das ist die größte Naturkatastrophe in unserer Geschichte, sagte Hawaiis Gouverneur Josh Green und warnte erneut, dass die Zahl der Toten weiter steigen dürfte. Die Top-Manager der deutschen Spitzenunternehmen haben im vergangenen Jahr trotz gestiegener Konzerngewinne im Schnitt weniger verdient als ein Jahr davor. Im Schnitt kassierte ein Vorstandsmitglied der 40 DAX-Unternehmen, einschließlich der Konzernchefs, 3,34 Millionen Euro und damit 8,4% weniger als im Vorjahr. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und der Technischen Universität München hervor. Damit verdienten die Top-Manager allerdings immer noch das 38-fache im Vergleich zum Durchschnittsbeschäftigten. Das Wetter. Die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Einzelne Schauer und kräftige Gewitter zum Teil ziehen von Südwesten bis in die Mitte des Landes. Die Schauer erreichen später auch den Osten. Im Rest Deutschlands wechseln sich Sonne und Wolken ab. Abends ist dann am Alpenrand mit kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Das Ganze heute bei Höchstwerten zwischen 24 und 33 Grad. Morgen lässt sich vor allem im Nordwesten und Norden die Sonne blicken und das pur. Ansonsten haben wir es mit einem Sonne-Wolken-Mix zu tun. In den können sich allerdings auch zum Teil kräftige Schauer und Gewitter mischen. Das waren die Nachrichten. Yeah. Neil Pennycook aus Edinburgh versorgte uns jahrelang mit Meursault, mit schwarzhumorigen und anrührenden Texten, bis er vor einigen Jahren die Band einstampfte. Zum Glück stellte er fest, dass er solomusikalisch auch nicht anders klang und brachte die bekanntere Marke Meursault zurück, diesmal allerdings mit rotierender Besetzung, so dass er sich immer noch als Solokünstler alias Supermoon fühlen konnte. Inzwischen, selbstverständlich mit hoher musikalischer Kompetenz ausgestattet, achtet Neil strengstens darauf, dass seine Musik nicht zu poliert klingt, sondern die ursprüngliche Lo-Fi-Atmosphäre behält. Demzufolge stammt der Name Meursault auch nicht vom edlen, genießerischen und doch leichtlebigen Côte de Beaune-Wein aus dem Burgund, sondern indirekt danach via einer Figur aus Albert Camus, der Fremde, L'Étranger. Das sechste Album, um die Verwirrung komplett zu machen, heißt ebenfalls Meursault, beschäftigt sich aber vielmehr mit der Vergangenheit der Band und der gnadenlosen Realität, aber immer mit einer ordentlichen Portion Wortschmiedekunst. Der erste Track auf dem Album heißt Wolf, in Großbuchstaben und mit drei Ausrufezeichen versehen, und war dann auch der Weckruf zum heutigen Kaleidoskop, zu dem euch Alice Peters-Burns herzlich begrüßt. Trotz der Warnungen gibt es nun in Folge einige Liebeslieder, wobei sich das Trio Wicked Keeper etwas Besonderes ausgedacht hat, eine Liebeserklärung an einen Wecker, genauer gesagt Alarm Clock Radio. Hier begeben wir uns musikalisch auf ein glatteres Niveau und was die Poesie betrifft ebenso, zumal Songwriter Simon Dicke seinen eigenen Humor lobt, muss man nicht haben, aber Wicked Keeper haben eine Reihe musikschaffender Fans, die ich wiederum sehr mag, da kann man mal ein Auge zudrücken. Tja, und Kudos, Liebe für den morgendlichen Wecker aufzubringen. Thank you. Byte FM. We're not a perfect match, we're a perfect misfit. We're the same in all different ways, and I'm getting used to it. Spin me around, tip me over, make me dizzy with your gaze. You are my four-leaf clover, let me count the ways. He loves me, loves me, loves me, loves me now. He loves me, loves me, loves me, my judgment shot. We are green, I'm green, he's yellow and I'm blue. We are weaving, dancing in three, I am counting to two. We are even dancing in three, I am counting to two. Balance like all things is tricky, what to give and what to keep. This weight that I carry, it sometimes gets heavy, and now someone's offering to share it. Keeping me whole as I'm breaking, it's so easy, it's so good. Keep thinking I must be mistaken, but this is constant, this is constant, this is constant. He loves me, loves me not. He loves me, my judgment shot. We are green, he's yellow and I'm blue. We are even dancing in three, I am counting. Claire Chevron, nicht die Influencerin, die über alles Banale in ihrem Leben berichtet und noch top geschminkt im Kreißsaal liegt und deren Existenz mir erst bewusst wurde, als ich nach der Musikerin gleichen Namen suchte, also letztere Claire Chevron, kommt aus Montreal, liebt üppige Lagen an Musik voller Harmonien, Piano und Ukulele und hehre Ziele in den Texten. Hübsche Albumcover zieren ihre Werke und nun gibt es eine neue Single, ein Liebeslied von ihr. 3-2 loves me oder 3-half, 3-halbe loves me. Salim Nurullah kommt aus Texas und gründete dort in den 90ern eine Band mit seinem Bruder Farid. Zum Zeitpunkt der Debütveröffentlichung gingen die Brüder aber schon getrennte Wege. Einmal Farid solo und Salim in einer Pop-Punk-Band. Seit 2004 kennt man Salim Nurallah als produktiven Musiker, vielleicht auch vom Label Tapete und vom Reeperbahn Festival. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Zudem tourt Salim auch vehement. Ich lernte ihn kennen, als ich auf sein Album mit Chris Holt und Paul Everett mit Coverversionen stieß, unter anderem von Stücken von Prefab Sprout, The Lars und The Go-Betweens. Letztes Jahr gab es ein 5-CD-Boxset von ihm, nur mit Musik aus den letzten Jahren. Und schließlich und endlich gibt es nun wieder ein neues Werk von Salim Nurallah, A Nuclear Winter. Erneut mit der Unterstützung von Marty Wilson Piper, der 30 Jahre lang als Songwriter und vor allem Gitarrist der Band The Church tätig war. Eine Ode an einen schönen Menschen. Hier ist Salim Nurallah mit You're Beautiful. Stuck in your head, and you can't get out of bed. All these thoughts coming in, so darkness, I guess. To the pull of the stress. When you can't see the light, or all the love surrounding you, don't forget. We were lying on a beach I was afraid of what we shared would become a pleasure drifting out of reach. Please don't let me off the hook. You said a word of love out of which we wrote a book. Darling, be always outward bound. Set sail the whole world around. Leave no love left unfound. Darling, fair winds following sea, that guided you to me, and turned the earth to please. The songs of poet past and forever will never need to know the only row of words we need to see together. I'll never let you go. Dance till all the stars come down. Stay with me until there's no one else around. Darling, be always upward bound. Set sail the whole world. Left unfound. Darling, fair winds following sea, that guided you to me, and turned the earth. No sorrow or regret. Stephen Duffy kennt man von Duran Duran als Tintin, Duffy als Teil von The Subterranean Hawks, Dr. Calculus, The Devils und nun seit vielen, vielen Jahren mit The Lilac Time mit einer ganz anderen Seite wieder von Stephen Duffy, Country Folk auf die englische Art, zu der sein Umzug nach Cornwall sehr gut passt, beziehungsweise die ganze Band The Lilac Time zog um. Schließlich handelt es sich um Stephens Bruder Nick und Stephens Frau Claire mit Multi-Instrumentalist Ben Peeler am Pedalsteel. Einen Bass sucht man übrigens in der Musik vergebens. Auf dem aktuellen Album von The Lilac Time, On the Last Day of the Last Days of Summer, gibt es im Titelstück 6 Minuten akustische Vollmelancholie und trotzdem ist es ein hoffnungsvolles, wunderbares Liebeslied zum Ende des Sommers im übertragenen Sinne. Auch Mike Gale wünscht sich den Sommer weg, jedoch weiß ich nicht, ob es auch die Hitze, Dürre und der Zwang zur guten Laune sind, die ihm den Sommer versauen. Nach dem missmutigen, aber doch sehr optimistisch strandlaunig klingenden Summer Begun geht es aber zurück zur Romantik mit Akira Kusumuras Kiss. Kürzlich veröffentlichte der japanische Komponist sein erstes Album beim Label Decca. Den Soundtrack zum preisgekrönten Film Rudy aber findet man auf Kusumuras eigenem Label Skull Records. Thank you. Byte FM. Akira Kusumura mit Kiss aus dem Soundtrack zum Film Rudy. Max Clark alias Cutworms setzt auf nostalgische Töne gepaart mit hoffnungsvollen Texten aus der Jugendzeit wie in Let's Go Out on the Town. Sein selbstbetiteltes Album war übrigens auch bei der FM Album der Woche. After all that we've been In einer vergangenen Sendung hatte ich erzählt von der japanischen Kunst des Keramikflickens, wobei man im Zerbrochenen auch Schönheit verehrt, Kintsugi. Übertragen auf den Menschen half es unter anderem den Geschwistern Kisaya und Stefan Gordon, die sich jetzt eben Kintsugi nennen, mit den Toten ihrer Großmütter und ihrer Mutter zurechtzukommen. Durch Akzeptanz, Trauer, Erinnerung und Zusammensein und Erzählen. Trancing ist ein Stück des Vergessens auf ihrem Album Life and Death und überrascht mit seinen Stilwechseln selbst in einem Song. Mit dem Zerbrochenen beschäftigen sich auch The Spires, endlich wieder Neuigkeiten aus Ventura, Kalifornien in Broke What Breaks. Woke Up Strange heißt der neue Longplayer und verwöhnt wie immer mit fein gemachtem Indie-Pop oder Indie-Rock. FM. Real, softly and tenderly. Ripley cotton choppers, silver bells, blues waltz. The prison airs, a prisoner's prayer, I know. Little Junior's blue flames, Mr. Train. Love my baby. Dr. Ross, come back, baby. Chicago breakdown. Little Milton begging my baby. Somebody told me. Billy the Kid, Emerson, no teasing around. If loving is believing. Shot Love Wolf Call Boogie Harmonica Jam Earl Peterson Boogie Blues In the Dark Howard Seraph Troublesome Waters I Must Be Saved James Cotton My Baby Straighten Up baby. Snuggle. Bourbon Street Joe. Harmonica Frank. The Great Medical Menagerie. Rockin' Chair Daddy. James Cotton, Cotton Cloth Blue, hold me in your arms. Elvis Presley, that's all right. Blue Moon of Kentucky. Elvis Presley, good rockin' tonight. I don't care if the sun don't shine. Jeremy Glock ist Poet, Autor und Musiker, Frontmann von The Barracudas, und seine Songs wurden gecovert von Lydia Lunge, Roland S. Howard und auch Nicky Sudden. Mit den beiden letzteren gründete er auch 1987 eine Band. 10 Jahre später beschäftigte sich Jeremy Glock mit der Elektronik. So lernte er Paul Hazel, den Musiker und Produzenten, kennen. Er ist aber auch Fotograf, Maler und Filmemacher. Die beiden läuteten das Ende des Rock'n'Roll ein, aber nein, das sehe ich nicht kommen, vor allem nicht, wenn man die folgenden Songs auf der Playlist betrachtet. System Corporation rocken, ja korrekt, mit unverkennbaren neuseeländischen Untertönen im Song Hilversum. Hilversum, immer noch Zentrum des niederländischen Rundfunk und Fernsehens und früher auf jeder Radioskala zu finden. Eine schöne Sache war das, die Radios, das Radiohören, das Drehen des Skalarads und auch die Namen weit entfernter Städte auf der Skala. Anschließend geht es mit The Plains in den Thrift Store, dem Ramschladen, denn auch der bietet Stoff für einen munteren Indie-Rocker aus dem Hause Safe Suburban Home und Total Real Records. We'll be right back. Plains mit Thrift Store. Harfenistin Serafina Stier und ihre drei Freundinnen nehmen als Bass Jan kein Blatt vor dem Mund und schenken uns nach dem Debüt bei Lost Map, das von Fire Records übernommen wurde, jetzt bei letzteren eine neue Single mit Synthpop aus den 80ern, schön aufpoliert und vom Selbstzweifel zum Triumph. Thrift Store heißt diese, at the counter sind wir bei ihnen, wir bleiben aber im Laden. Schlussendlich noch die Gründerväter des feinen Indie-Gitarren-Sounds Teenage Fanclub mit der neuen Single Tired of Being Alone. Schön, dass ihr mitgehört habt, dann sind wir alle mit Musik nicht so alleine. In eigener Sache. Hallo, ich bin Ruben Jonas Schnell und ihr hört Byte FM. Bei uns gibt es Musik, die sonst kaum im Radio zu hören ist. Hintergrundinformationen, Interviews und das alles ist nur möglich, weil ihr uns unterstützt. Liebe Freundinnen und Freunde von Byte FM, liebe Mitglieder im Verein Freunde von Byte FM, Vielen Dank dafür. Ihr sorgt dafür, dass BytefM senden kann. Ihr seid noch nicht Freundin oder Freund von BytefM? Dann werdet jetzt Mitglied über die BytefM-Homepage, Menüpunkt Freunde. Wir brauchen euch.